eines Tages stehst auch du dort ganz allein. Nicht dein Vater, nicht die Mutter, nicht dein Freund ist dort, sondern du mit deinem Leben wirst dort sein. Geh zu Jesus, mein Freund, geh noch heut, ja, geh noch heut, denn er liebt dich und hilft dir so gern. Alle Schuld, alle Not, alle Schmerzen heilt Gott. Geh zu ihm und alles wird gut. Jesus wiederkommt, weil das Ende Gnadenzeit uns nicht mehr fern. Darum wart nicht länger, geh zu Jesus, höre auf sein Wort, und auch du wirst als begnadigt stehen an dem Ort.